Good morning and good morning. Guten Morgen und guten Morgen. What an exciting salvation Jesus wrought for us. He paid for. Was für eine großartige Lösung Jesus für uns doch bezahlt hat. Already now and yet it's only going to get better. Bereits jetzt und es wird noch besser werden. Now look at verse 6. Schau Vers 6. May the thought of this cause you to jump for joy. Möge der Gedanke daran euch vor Freude springen zu lassen. Now, I really, really like this. Das gefällt mir wirklich sehr gut. Now, it's very interesting that the Apostle Peter is giving us a reason to jump for joy. Es ist sehr interessant, dass der Apostel Petrus uns einen Grund gibt, vor Freude zu springen, zu hüpfen. The thought of what? Der Gedanke an was? Now, Peter is telling us the thought of the fullness of our salvation in heaven. Petrus erzählt uns von der Vollkommenheit unserer Errettung im Himmel. You know, once you understand the context and in which situation he wrote, sobald du den Kontext verstehst und weißt, in welcher Situation er schreibt, you can now also understand why Peter focused on the eternal salvation on heaven and not on earth. Kannst du auch verstehen, warum Petrus sich auf die ewige Erlösung konzentriert, auf den Himmel und nicht auf die Erde? Remember. Erinnere dich. Who did he write to? An wen schreibt er? He wrote to people who've been spread out all over the place as refugees because they were persecuted. Er schreibt an Menschen, die als Flüchtlinge über den ganzen Erdball verstreut waren, weil sie verfolgt wurden. So they, in their day-to-day practical life, did not experience that abundant life in the natural. Sie erlebten in ihrem alltäglichen praktischen Leben nicht das überschwängliche Leben im natürlichen. And I'm specifically saying natural in with a quotation marks. Ich setze das Wort natürlich ausdrücklich in Anführungszeichen. Because in the heart it was still there, and that's what Peter reminded them about. Denn in ihren Herzen war es immer noch da. Genau daran erinnert Petrus sie. But the natural circumstances didn't show that everything was great. Die natürlichen Umstände zeigten jedoch nicht, dass alles großartig war. The natural circumstances were persecution. Many of them lost their homes. Die natürlichen Umstände waren Verfolgung. Viele von ihnen haben ihr Zuhause verloren. Some of their family members were murdered because of what they believed. Einige ihrer Familienmitglieder wurden wegen ihres Glaubens ermordet. So they lived in their natural experience through hell on earth. So erlebten sie in ihrer natürlichen Erfahrung die Hölle auf Erden. And Peter knew that. Petrus wusste das. So Peter knew that situation, that's why he said that. Petrus kannte diese Situation, deshalb hat er das gesagt. In other words, here's what he said. Mit anderen Worten sagt er Folgendes. You may not have a reason in your circumstances to jump for joy. Ihr mögt in euren Umständen keinen Grund haben, vor Freude zu springen. If you look in the natural, you might feel like crying, weeping and complaining. Wenn ihr auf das Natürliche schaut, könnte euch nach Weinen, nach Jammern und Klagen zumute sein. But I want you to change your focus. Aber ich möchte, dass ihr euren Blick ändert. To an incredible salvation that will come to its fullness in heaven and nobody can touch it. Und auf eine unglaubliche Rettung richtet, die im Himmel zur Vollendung kommen wird und die niemand anrühren kann. Listen. Hör zu. Church history shows that some of their homes have perished, they were destroyed. Die Kirchengeschichte zeigt, dass einige ihrer Häuser vernichtet und zerstört wurden. Their families have diminished. Ihre Familien haben sich verkleinert. Their material provision and blessing also has been defiled and taken from them. Auch ihre materielle Versorgung und ihre Segnungen wurden beschmutzt und von ihnen genommen. So, from the context we understand, Peter was never talking about the abundant life does not include material blessing. Aus dem Kontext heraus verstehen wir, dass Petrus nie von einem Leben in Fülle spricht, das materielle Segnungen nicht einschließt. From the context he knew persecution because of the deep love for Jesus has taken all of that earthly stuff from them. Aus dem Kontext geht hervor, dass die Verfolgung aufgrund der tiefen Liebe zu Jesus ihnen all diese irdischen Dinge genommen hat. Now they are spread out refugees suffering because of their faith. Nun sind sie verstreute Flüchtlinge, die wegen ihres Glaubens leiden. Now Peter knows, I have to put their thoughts on the bigger picture and on a greater purpose. Petrus weiß nun, dass er ihre Gedanken auf das große Ganze und ein größeres Ziel lenken muss. So look what he says. Also schau, was er sagt. May the thought of this. Möge der Gedanke daran. Of what? Woran? The thought of your eternal salvation in heaven. Der Gedanke an eure ewige Rettung im Himmel. Cause you to jump for joy. Euch vor Freude springen lassen. Even though lately you've had to put up with grief of many trials. Obwohl ihr in letzter Zeit den Kummer vieler Prüfungen zu ertragen hattet. My dear friend. Mein lieber Freund. When you pass through grief and trial, what are you thinking about? Wenn du durch Kummer und Prüfungen gehst, woran denkst du dann? Let me ask you this question. Ich frage dich. Do you know that basically all of our victories and defeats starts in what we think? Weißt du, dass im Grunde alle unsere Siege und Niederlagen mit unseren Gedanken beginnen? Why? Warum? Because everything starts in our heart and we think with our hearts. Weil alles in unserem Herzen beginnt und wir mit unseren Herzen denken. Very clear the Bible is the thoughts of our hearts. Die Bibel sagt ganz klar, die Gedanken unseres Herzens. So when you go through trial and you keep thinking about the trial, you will not jump for joy, you will scream for anger. Wenn du also durch Prüfungen gehst und ständig an die Prüfungen denkst, wirst du nicht vor Freude springen, sondern vor Wut schreien. So, what do you have to do when you pass through trials and difficulties? Was musst du also tun, wenn du durch Prüfungen und Schwierigkeiten gehst? You change what you think. Du veränderst deine Gedanken. That's exactly what Peter is telling them. Genau das sagt ihnen Petrus. May the thought of your eternal salvation in heaven cause you to jump for joy. Möge der Gedanke an eure ewige Erlösung im Himmel euch vor Freude springen lassen. Even though you're going through hell on earth right now. Obwohl ihr jetzt auf der Erde durch die Hölle geht. My dear friend. Mein lieber Freund. If a Christian thinks right. Wenn ein Christ richtig denkt. He has a reason to jump for joy every single day of his life. Hat er jeden einzelnen Tag seines Lebens einen Grund, vor Freude zu springen. Let me say that again. Ich wiederhole. If a Christian only learns to think right. Wenn ein Christ nur lernt, richtig zu denken. He has a reason to jump for joy every single day of his life. Hat er einen Grund, jeden Tag seines Lebens vor Freude zu springen? So Peter is telling them. Petrus sagt ihnen. Don't think about the trial, what's been taken from you, what you've lost. Denk nicht über die Prüfungen nach, über das, was euch genommen wurde, was ihr verloren habt. Then you're gonna sit at home crying and complaining. Dann werdet ihr zu Hause weinend und klagend sitzen. Think about your eternal salvation in heaven. Denkt an eure ewige Errettung im Himmel. Then you can jump for joy. Dann könnt ihr vor Freude springen. Let's rejoice. Lasst uns frohlocken. Our salvation is great. Unsere Errettung ist großartig. See you guys tomorrow. Bis morgen, Leute.